Also ich fand mich Endlaser. Was wäre das? Scheiße, gut, der Trick. Thank you. kannst davonlaufen, aber verstecken kannst du dich nicht. Schön die alte weghauen, bam, bam, Pflegemusik. Das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren. Das kann man mit Prügel allein nicht korrigieren.